Willkommen zur Sunday Eve Show heute an diesem Sonntag. Welcher ist heute Abend? Ich hab's vergessen. Heute ist, glaube ich, der 20. Nee, heute ist der 16. Danke, Trakos. Ihr habt schon gehört, unser Gast. Trakos heute an den Turntables live hier im Studio. Nach einer langen Nacht. Ja, lange Nächte haben wir alle durch. Wir werden sicherlich etwas darüber reden heute in dieser einen Stunde, die wir haben. Unsere letzte Stunde in diesem Jahr. Ja, richtig. Ja. Da werden wir es aber auch nicht krachen lassen, oder? Ich hoffe. Axel gibt Gas. Gut, er gibt Gas und wir hören uns irgendwann in dieser Stunde. Bis später. Thank you. An. Hallihallo. Erste Interviewzeit. Ganz entspannt. Trakos im Studio. Hallo, Axel. Hallo, ihr miteinander. Wie geht's? Bisschen müde noch, aber sonst ganz gut. Magst du erzählen von deinem Wochenende? Nee, lass mal das außen vor, bitte. Dann erzähl mal über dich als DJ. Du bist ja auch schon sehr, sehr lange dabei. Es dürften mittlerweile so an die 12 Jahre sein, wo ich begonnen hatte, auf irgendwelchen kleinen Privatpartys damals. Schuldisco? Nee, Schuldisco nicht. Das waren immer andere Leute, da durfte ich nie ran, da war ich noch zu klein. Nee, es ging eigentlich los damals im Downtown, ich glaube so 97 oder so. Und das war eigentlich so der große Einstieg, in Anführungsstrichen. Und von da an wurde es immer mehr, kontinuierlich gesteigert, das Ganze. Ja, und jetzt ist eigentlich fast jede Woche irgendwas angesagt. Wie bist denn du eigentlich dazu gekommen? Hat dir Musik generell gefallen? Hast du bei Freunden das abgeguckt? Irgendwo davon gelesen? Im Radio gehört? Im Fernsehen? Also Musik begeistert schon immer. Früher zu Ostzeiten, gut, die Musikauswahl war natürlich begrenzt und das Angebot auch. Aber man ist halt früh um 7 am Sonnabend aufgestanden, hat sich vor dem Berliner Rundfunk vors Kassettendeck gesetzt, hat kräftig mitgeschnitten. Und wo dann die Wende kam, kamen auch die Platten und die bessere Musik im Radio. Und mir hat das irgendwie gefallen. Und dann habe ich irgendwann mal ein DMC Championships Mixshow gesehen und von da an war es aus. Okay. Also so gut wäre ich sicherlich nicht wären, aber man kann sich auch die Ziele recht hoch stecken. Ja, ich meine, bei uns ist ja mehr der Mix in dem Sinne, bei einem DMC. Was machen die Jungs? Ja, die also, cutten und scratchen, ja. Okay. Das, aber es hat mich schon begeistert damals. Und ich meine, dein Werdegang, ja, wenn wir den mal so bezeichnen wollen, anfänglich Downtown, dann hast du bestimmt auch jeden Club in Dresden bespielt, oder? Ich habe eigentlich fast jeden Club in Dresden bespielt. Ob das die Saloppe ist, ob das die Showbox ist, ob es die Pussy Total Bar war, ob es das Parkhotel war, die Scheune. Also es ist wirklich alles dabei gewesen. Und du bist ja über die Zeit auch nicht unbedingt stets allein unterwegs, sondern hast dir dann auch andere DJs aus Dresden gesucht, mit denen du, ich sag mal ein Duo, Duett oder wir, ein DJ-Team, keine Ahnung, wie man dazu sagen möchte. Ich habe sie nicht gesucht, wir haben uns einfach gefunden. Okay. Es war damals mit dem Bonsai halt, der Bonsai hat schon viel, viel länger aufgelegt als ich. Ich war immer bei ihm im Laden. Wir sind dann irgendwann mal zusammengezogen, haben eine WG gemacht und von da an war es halt zwangsläufig so, dass man auch zusammen aufgelegt hat. Und das hat auch super geklappt mit ihm. Ihr spielt heutzutage auch noch zusammen? Ab und zu, am 5.1. zum Beispiel Erdbeerdisco im Arteum. Da spiele ich wie mit dem Bonsai den Funky Flow auf jeden Fall. Klingeling, klingeling. Telefon? So. Also ich bin's nicht. Ich auch nicht. Ich auch nicht. Und das ist die Platte. Erdbeerdisco, genau. Und in der Koralle lese ich ab und zu Acapulco Dancing Machine, dahinter steckst du auch. Ja, da stecke ich auch dahinter, zusammen mit dem Ivo. Total reich und schön. Und wir nennen uns da alle jeden ersten und dritten Freitag im Monat Acapulco Dancing Machine in der Koralle. Ah, also ihr habt einen festen Abend. Wir haben einen festen Abend auf jeden Fall, genau. Das muss ich mir merken. Okay, sollte man. Und möchtest du, da wir gerade dabei sind, noch irgendwie ein anderes Date jetzt publizieren? Es gibt noch Silvester, die große James-Bond-Gala im Röschenhof. Da spiele ich mit dem Elektroberto, auch auf dem kleinen Floor, auch recht funky das Ganze. Im Januar wird es wahrscheinlich noch eine kleine Tour geben mit Metropa-Musik zusammen. Das ist auch der Axel, der macht so Elektro-Pop mit deutschen Texten, sehr angenehm, sehr gut zum Tanzen. Und das wird sich über die Groove Station bis hin nach Chemnitz, eventuell nach Freiburg noch erstrecken, das Ganze. Mhm. Wenn das klappt, schauen wir mal. Ja, ich hoffe doch. Mhm. Das klingt sehr interessant. Also zumindest hast du es ja in dem Sinne geschafft, dass du wöchentlich deine Events hast. Okay, auf jeden Fall. Und wie schaut es denn mit Produktion aus? Bist du da, wenn er schon dabei, jetzt an einem eigenen Track zu basteln, der demnächst auf Vinyl erscheint? Nein, also da ist eher wenig von mir zu erwarten, weil ich mache noch einen ganz normalen Job nebenbei. Mhm. Und das Auflegen schlaucht auch. Ich bin nicht mehr der Jüngste. Man sollte sich jetzt eigentlich zurückziehen, ein bisschen Musik machen, aber ich komme irgendwie nicht dazu. Und noch nebenbei noch ein Studium und also momentan nicht. Was studierst denn du? Abendstudium an der IHK BWL. Oh, ja, kann nicht schaden, oder? Kann nicht schaden, ja. Für die Zukunft im dann. Leben. Genau. Nee, ich meine, solange es geht, ich mein, Musik, Spaß. Also auflegen immer gern, aber ob es mal zum Produzieren kommt, steht in Stern. Na gut, ich meine, wöchentliche Events, das Geld wird bestimmt regnen in Maßen. Das stimmt nicht, das ist das kann ich nicht bestätigen. Also es reicht gerade so, um die ganzen Platten zu bezahlen. Ja, was hat man noch? Freigetränke en masse, schöne Frauen oder, ach, das wiegt es doch auf, oder? Ja, aber man konzentriert sich auf seinen Job, ne? Also man guckt dann die links und rechts. Zwinker, zwinker. Gut, dann hörst oder Hagen, möchtest du noch an dieser Stelle dich einklinken? Ja, da klinke ich mich mal ein. Aktuell gibt es eigentlich irgendwo. Wie kann man dich erreichen? Man kann online kann man mich erreichen bei MySpace natürlich, für alle, die dabei sind. MySpace.com/Trakos. Oder ihr könnt mir auch eine E-Mail schreiben an trakos@web.de. So einfach wie es klingt. So einfach geht's, ja. Ah, ganz schön. Easy. Cool. Ja, und MySpace, wir haben uns die Woche oder in den letzten Wochen verlinkt. Also über myspace.com/SandyEveShow könnt ihr auch auf Trakos zugreifen. Er ist in unserer Freundesliste. Juhu. Ich habe die Seite mal etwas auf Vordermann gebracht, werde sie auch in nächster Zeit pflegen. Sprich, dass ihr über MySpace seht, wann wir senden und eventuell ein kleines Feedback schreiben könnt, schreiben wollt. Den Link zu Wirb gibt es auch. Dort sind die Sendungen von uns online jetzt zu downloaden, beziehungsweise ihr könnt in den Stream reinhören. Tja, und dann würde ich sagen, horchen wir noch die nächste halbe Stunde in Trakos sein Set, in sein smoothes, entspanntes Sandy Eve Set. Und ja, go. It doesn't matter who you are, who you be, what you do, who are you? You could be a star, a DJ. You could be yourself. Be yourself. yourself, be yourself. It's all about the way you dance, you dance, you dance, you groove to this vibe, to my vibe, your vibe, our vibe. It doesn't matter, just dance, dance, dance, dance. Now dance, baby. Just dance, baby. Dance, baby. You already know who I am, who I am. Look at me now, I'm shaking. I'm feeling the groove I got with you. I don't care what you think or who you are. I'm having fun, having fun, fun, fun. It's all about dancing, romancing, feeling myself, feeling who I am, feeling who I be. Shaking my body on the dance floor. It's all I really want to be. It's me, it's me, it's me. But most importantly, I wanna dance. Dance, dance, dance, dance, dance. I wanna dance. Is that you? An der Stelle möchten wir uns verabschieden für dieses Jahr. Hört uns nächstes Jahr wieder hier bei Sunday Eve Radio Show auf Color Radio. Am dritten Sonntag im Januar. Ja, nächstes Jahr um dieselbe Zeit, 17 bis 18 Uhr.